Dialog 5. Ich bekomme doch Kartoffeln statt Polenta. Das habe ich ganz vergessen. Entschuldigen Sie bitte. Ich bringe die Polenta zurück.